1 live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen. Zu schnell will ich es nicht machen. Schön, dass du dabei bist hier, 3 Stunden lang mit mir. Klaus Vier, ich möchte auch heute wieder verschiedene Styles anbieten. Elektronisch, akustisch, Breakbeats, Straightbeats. Ein Album, das mir gut gefällt, mit dem ich hier beginnen möchte. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal gespielt. Stammt von dem Briten Bungle. Es heißt Down to Earth. Und hier ist daraus der 13. Die 13. Etage, 13th Floor. Bungle hier zusammen mit dem DJ Marky. Bungle hier mit einem Album voller gut rollender Drum and Bass Tracks im sogenannten Liquid Style, Liquid Funk Style. Down to Earth heißt das Album. Daraus hier der 13th Floor. Beim nächsten Mann kommt es häufig, wenn ich an seine Tracks denke, zur sogenannten Schlacht der Synthesizer. Blame ist sein Name. Wir hören ihn hier zusammen mit The Pledge, Avalon. Ist aber 1 Live 4. Die meisten vielleicht oder zumindest viele von euch werden bestätigen können, wo Tracks von Digitalism, dem Duo aus Hamburg, in den letzten 2 Jahren gelaufen sind im Club auf der Tanzfläche. Da setzte ein Johlen, Kreischen, Pfeifen an, vor allen Dingen, wenn der Track an einen seiner ellenlangen Breaks gelangte, bei dem man nie genau wusste, wann wird sich der Track wieder öffnen. Jetzt kommt das Debütalbum Idealism, aus dem ich hier Musik spiele. Ich find's richtig gut geraten. Es ist Elektro-Rock, Elektro-Clash, New Rave, ein Bastard aus allem. Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die beiden seit Jahren in einem Bunker hocken, Wand an Wand mit vielen Bands, deren Gitarre, Bass, Schlagzeug sie bisweilen auch benutzen. Amateurhafte Musiker sind sie, aber sie samplen das einfach und machen da die entsprechenden Tracks raus mit viel Geschmack. In eine ähnliche Richtung, man wird das hier bei diesem Track nicht sofort hören, schlägt auch die englische Band Hadouken, die ich jetzt spielen möchte, die ebenso wie Digitalism hier auf Kitsune veröffentlicht, einem französischen Label. Digitalism aus Hamburg sind über einen Freund an dieses Label geraten, der gewissermaßen heimlich 2 ihrer frühen Tracks, denen dort zugespielt gespielt hat. Und in Frankreich setzte eine riesen Euphorie ein bei diesem Label bezüglich Digitalism. Kurze Zeit später klingelte das Telefon aus England bei den beiden in Hamburg. Errol Alkan war am Telefon vom damaligen Trash Club noch und sagte, wisst ihr, was hier eigentlich los ist, wenn wir eure Tracks spielen? Die Hölle. Ähnliches soll angeblich bei der besagten Band Hadouken passieren, von der englische NMI schreibt, sie wären die heißeste Festivalband dieses Sommers und man möge sie doch auf gar keinen Fall verpassen. Was ich jetzt hier spiele, ist einer von insgesamt drei Tracks aus ihrer schlicht und einfach Hadouken benannten EP, die eben auf Kitsune erschienen ist. Dieser Track klingt so wie ein, Bastard, bei dem ein Style auf jeden Fall eine Rolle spielt, nämlich Grime. So I'm sitting in some trendy bar with a girl who I met through my mate Charlotte. She's a bit of a sort, everything was cool until we talked. Nah, she didn't offend me, but her chat is proper empty. I realised the girl I'm scoring is fit for fucking boring. And I'm nearly snoring, cause she goes on and on about her course and family and the village she is from. And she's studying maths, her favourite colour is black. And she's a terrible cook, and I can't help staring at her rack. Cause I'm listening, yeah I'm tuning in. Cause what you say is really interesting, yeah. Cause I'm tuning in, yeah I'm zooming in. Cause when you talk I really do listen. So we get on to this conversation, it was oh so fun. And when she finished I downed another drink of coke and rum. I got a toilet break and had a cheeky fag. She went when I came back, I had to guard her back. If you come home with me, I'll make you worth your evening. Yeah, cause I've got a nice place and I don't mind, we can walk at your pace. If you wanna stay the night, then it really is alright. Cause there's enough space and I really think that you'd like my place. Cause I'm listening, yeah I'm tuning in. Cause what you say is really interesting, yeah. Cause I'm tuning in, yeah I'm zooming in. Cause when you talk I really do listen. But she can't answer my query. Okay, that's enough of her dry teacher's chat. I need to curb on the bullshit and get her back to my flat. And I've heard enough, you talk about such wonderful stuff. Cause I've got a nice place and I don't mind, we can walk at your pace. I sat right here polite, let's go back down for the night. Cause there's enough space and I really think that you'd like my place. Cause I'm listening, yeah I'm tuning in. Is really interesting, yeah. Cause I'm tuning in, yeah I'm zooming in. Cause when you talk I really do listen. And I don't mind, we can walk at your pace. If you wanna stay the night, then it really is alright. Cause there's enough space and I really think that you'd like my place. Come on, go on. You know you wanna do. Bit of fun, innit? I'll make you a cup of coffee, yeah. I'll pay for the taxi, honestly, yeah. We can talk more at my house, go on, seriously. Oh, nice one. 1 Live 4, ein Mann, der hier schon öfter lief, Mr. Slash, einmal mehr mit großartigen Grime Instrumentals. Murder Music ist einer von insgesamt 4 Tracks aus seiner EP Two-Piece Chicken, Chips, No Drink, eine Bestellung gewissermaßen. I wear my own gun. Yeah. Man, see me on more than one arm. I wear my own gun. Man, see me on more than one arm. Listen up, yo, yo. I wear my own gun. Man, see me on more than one arm. Tell them shut them out, there's no qualms. I tell them shut them out, there's no, because, yo, I wear my own gongs. Man, see me on road on one arm. Tell them shut them out, there's no qualms. When I roll through the ends, niggas ring the alarm. I don't like hype and I try and stay calm, but ain't gonna work, cause I'm a street star. When I get a 9 bar, gotta move that fast, and you can't see why they won't last. More than a blast on the pass, I'm sharp because I practice. Jack, you don't really want no arms, cause I'm your favorite MC, that's why I laugh. And none of your crew can't travel my path. See me on my own, I got more than half, but I can't take part if I'm too outnumbered. It ain't fair, still I don't care. I'm eating chicken, cool my pilau and naan. Yeah, I wear my own garms. Man, see me on road on one arm. Shut your mouth. Yeah, I wear my own garms. Man, see me on road on one arm. Shut your mouth. Yeah, I wear my own garms. Man, see me on road on one arm. Tell them shut your mouth. There's no qualms. Listen, shut your mouth. There's no. Yo, yeah, because we make the hype track spitters in the game when a roll with me or go against me or try not to pay me what they owe me or I'm gonna have to hit the road, smash up your black MG or you don't wanna get robbed for a key or a half box 9B or a half B or the goons on the door, they part with me or you, nah, they part with me or have a roof where from around E3 or have a roof where from E5, E8, E15 and E13 or N13 or W3 or SW9 and SC3 or the way I get down on the track's too real, you're looking for the top way, yeah, that's me or yeah, I wear my own gun. Man, see me on road on one arm. Shut your mouth. Yeah. I wear my own gongs. Man, see me on road on one arm. Shut your mouth. Yo. Yeah. I wear my own gongs. Man, see me on road on one arm. Tell them shut your mouth. There's no qualms. Listen. Shut your mouth. There's no. And your girl smells true when she wears Dior. Speak if you got a problem with me or forever hold your peace and go and drink tea or watch me. I'll piss on your family tree or spit on the door. Let them know that's me or I'll egg the windows. Laugh with me or keep a straight face. Man, stiff in the place. Can't take my place. Not 2 or 3 or I'm number one. You say you can't see or might you be lying? He or she saw. No other challengers making P or making up ground in a game like we are. I'm a changed character, ain't the same caliber. Don't need a manager, stick with me or travel your own path. What am I doing? Don't ask, I'm perfecting my flow to the T or something like yeah, that. I wear my own garms, man, see me on road on one arm. Shut your mouth. Yeah. I wear my own garms, man, see me on road on one arm. Shut your mouth. Yeah. I wear my own garms, man, see me on road on one arm. Tell them shut your mouth. There's no qualms. Listen, shut your mouth. There's no, yo. I wear my own garms, man, see me on road on one arm. I wear my own gongs, man, see me on road on one arm. I wear my own gongs, man, see me on road on one arm. Tell them, shut your mouth, there's no qualms. 1 Live 4, ich mache einen ganz kleinen Break hier, nachdem wir Wiley gehört haben. Aus seinem Album Playtime is Over, das vor 2 Tagen erschienen ist, am Freitag also offiziell. Ich habe immer noch ein Exemplar mit overvoiceden Geschichten. Seht mir das bitte nach. Ich will in den nächsten Tagen versuchen, die reguläre Version mir zu besorgen. Wir haben nicht nur Mr. Slash eben gehört, sondern davor einen Typ mit einem sehr schweren, getragenen Grime-Track, den ich persönlich eher aus Dubstep-Zusammenhängen kenne. Sein Name ist Plastician. Es gibt eine neue EP von ihm, die Plastician EP, mit 3 Tracks, aus der ich den besagten eben gespielt habe. 2, 3 Sätze vielleicht noch zu Wiley. Er heißt bürgerlich Richard Cowie. Er kommt aus London, ist 28 Jahre alt und macht Tracks seit etwa 7 Jahren. Er ist nicht der Erste gewesen, sagen wir mal aus unserem Blickwinkel, der in Sachen Grime plötzlich da war. Das war eigentlich sein Freund Dizzy Rascal mit seinem legendären Album, mittlerweile schon fast zu nennen, Boy in the Corner. Normalerweise ist dann Dizzy Nummer 1 forever, aber Wiley hat es in den Jahren darauf aus meiner Sicht spielend geschafft, auf Augenhöhe mit ihm zu stehen, nicht nur innerhalb von England, sondern auch aus meiner Sicht, im Unterschied zu Dizzy Rascal, macht er unglaublich viele Tracks mit der Roll Deep Crew unter eigenem Namen. Früher schon als Esky Boy. Er gehörte einer Crew an, wie hießen die? Boy? Nee, Pay As You Go Cartel. So nannten die sich, das war etwa zur Zeit der So Solid Crew. Er hat sehr viele Instrumentals gemacht auf Labels wie zum Beispiel auch Dump Wealth. Playtime is Over ist nach meiner Zählweise jetzt sein 2. Album und er hat angekündigt, keine weiteren in dieser Richtung, also vokalisierte, zu machen. Ich nehme an, er wird sich in Zukunft darauf versteifen, noch mehr zu produzieren und vielleicht andere, jüngere MCs hochzuholen, denn ich habe letzt noch in einem Interview gelesen, wenn er in seinem East London District David Bowie vor die Tür geht, dann passiert es nicht selten, dass junge Leute, junge Kerle auf ihn zugehen, 17, 18 Jahre alt und mit ihm auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes battlen wollen, nach dem Motto, Alter, komm, was kannst du? Lass uns mal hier kurz freestylen. Und auf solche und andere Dinge hat er eben auch nicht mehr so fürchterlich viel Bock. Deshalb spekuliere ich mal, zieht er sich mehr auf die Produktionsseite zurück und hat in einem Interview, das in der Debug auch nachzulesen ist, auch gesagt, er hätte schon einige dieser jüngeren Leute, von denen er denkt, das könnten meine Nachfolger werden, unter Vertrag. Playtime is over, das Album, daraus hier gerade gehört der Titel No Gums. Ein Duo aus den USA, mit dem ich weitermachen möchte, The Bird and the Bee. So heißt auch das Album, The Bird and the Bee. Dahinter steckt ein Producer, Greg Kirstin, und eine Sängerin, die heißt Inara George, und ich sag das einfach mal dazu, sie ist die Tochter von Lowell George, der früher Frontmann der amerikanischen Band Little Feat gewesen ist. Die beiden, also The Bird and the Bee, mit cleveren, smarten Lounge-Pop-Elektro-Jazzigen Tracks, die sehr verspielt daherkommen, aber durchaus auch die Zunge rausstrecken können. Hier ist ein Titel aus dem Album. Something right when you can take me by the hands and I will close my eyes. When you lay down with me, you took the other side. When you lay down with me, you never slept that night. Are you working up to something? But you give me almost nothing. Give me helpless up to something. Torture all the other girls, you keep me by your side. Are you unsatisfied? You can't make up your mind. When you can take me by the hand and I will close my eyes. Are you working up to something? But you give me almost nothing. Keep me helpless up to something. Close my eyes when you lay down with me. Du bist ja bei 1 Live 4. Erlaube 2, 3 Sätze, während die Musik weiterläuft, zu dem, was läuft, beziehungsweise auch was lief. Eben gehört ein Track, der aus meiner Sicht wunderbar in die Tiefe leuchtet und forscht. Er stammt von einem blutjungen Londoner namens Cyrus, der vor kurzer Zeit noch zu Gast war auf der regelmäßig laufenden Kölner Dubstep-Party No Partial, die ich sehr empfehlen möchte, die an jedem zweiten Donnerstag des Monats im Gewölbe am Westbahnhof läuft. Die Macher der Party hatten ihn in London gesehen. Er macht fantastische Tracks. Er war noch für kleines Geld zu kriegen und so kam er denn mit eigenen Tracks natürlich auch, denn jetzt erscheint sein eigenes Album. Cyrus, der eigentlich Mitglied ist des Random Trio Productions, alleine mit seinem Album From the Shadow, aus dem ich hier 3 Titel als Extrakt gewissermaßen auf Vinyl habe. Mind Games war derjenige, den ich gespielt habe. Davor, viele von euch werden es wissen, das Soul Jazz Label begleitet seit jeher, könnte man schon fast sagen, Phänomene, sei es Punk aus Brasilien, Soul aus Philadelphia oder aber auch Dubstep und Future Dub. Unter diesem Titel ist eine hochkarätig besetzte Compilation erschienen, aus der ich den sehr nach vorne gehenden Track von Scuba eben gespielt habe, Respirator. Und hier im Hintergrund ein Titel aus dem Berliner Hardwax-Umfeld, ein bassgeladener Tech-Dub von einem Künstler, der sich schlicht und einfach T nennt, wie das T, und 2 hochgesetzte Pluszeichen an dieses T anfügt. Der Track hier ist Storm. T, also T plus plus, wenn man so will, mit dem Titel Storm. Fortfahren möchte ich mit der eben schon angesprochenen Soul Jazz Compilation Dubstep and Future Dub, Obertitel Box of Dub. Ich habe es jetzt nicht in allen Fällen nachgeprüft, aber meiner Ansicht nach sind das fast ausschließlich exklusive Tracks, die wir hier unter anderem von Digital Mystics, Code 9, Scream und auch Burial hören, mit dem ich weitermachen möchte mit eben seinem Beitrag hier aus dieser Box of Dub. Hier ist von Burial der Titel Unite. We'll be right back.

Du bist hier bei 1 Live 4. Ich will an dieser Stelle, wo Crystal Fake, ein offensichtlich aus Schweden stammender Artist, langsam ausfadet, kurz sagen, was wir in den vergangenen Minuten gehört haben. Nach Burial und seinem glitzernden Track Unite kam Thomas Fehlmann, der auch einen langen Weg zurückgelegt hat von der ehemaligen NDW-Band Avantgarde-Band Palais Schaumburg bis zu dem, was er heute und mittlerweile auch seit Jahren macht, nämlich großartig, sphärisch verspielte Techno-Musik, mit der er von Berlin aus auch vielen anderen unter die Arme greift oder mitwirkt, viele Jahre auch mit The Orb, heute mit Gudrun Gut, vielen anderen. Honigpumpe ist sein neues Album, das einmal mehr sehr sphärisch, auch mit vielen dubbigen und Reggae-Effekten daherkommt. Ein Titel aus diesem wunderschönen Album, das auf Compact erschienen ist, habe ich gespielt, nämlich Soziale Wärme. Und auch das Kopenhagener Label. Ich weiß, diese Stadt Kopenhagen, die ich so lange nicht gesehen habe, nachdem ich früher mal wochenlang mich da in diesem Hippie-Viertel herumgetrieben habe. Christiania, ja, so hieß es in den 70er Jahren. Aber damals war die dänische Musikszene relativ, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, arm. Die Konzerte, die man in Kopenhagen zu jener Zeit sah, zumindest in dem kleinen Zeitausschnitt, die waren alles andere als spektakulär. In den alternativen Jugendzentren da spielten Folkbands, Jazz-Rock-Bands, aber nichts, wo man sagen müsste, meine Güte, was ist denn hier los? Das hat sich ja sowas von gewandelt, von Rockmusik, Ravenettes und viele andere, bis hin zu diesem wunderschönen Label aus Kopenhagen, das großartige Diepe Techno-House-Musik in Serie produziert. Out of Orbit heißt dieses Label, auf dem der gerade verklungene Titel Crystal Fake von Crystal Fake verklungen ist und der heißt Weekday Trip. Es geht weiter mit einem Album, das ich nun auch schon seit einigen Wochen versuche in die Finger zu kriegen. Ich habe es jetzt geschafft. Es stammt von dem mittlerweile in Berlin lebenden Philipp Sollmann, besser bekannt als FD-Min. Unter genau diesem Namen hat er auch sein Album veröffentlicht, aus dem ich hier den Titel Back to School spielen möchte. Du bist hier bei 1 Live 4. Wir hören im Hintergrund gleich endend Riley Reinhold, einen, wenn man so will, der sogenannten Elder Statesman der Kölner Techno-Szene, den ich gelegentlich in seinem Kellerbüro in Köln besuche. Er führt ja auch einige Labels, Traumschallplatten, My Best Friend, und macht also seinen Bürokram. Wir trinken dann Tee zusammen, manchmal klingelt das Telefon und er ruft in letzter Zeit, zumindest habe ich das häufiger beobachtet, immer in die Muschel zu seinem Gegenüber. Sag mal, kennst du Seiten, auf denen man alte New Wave Platten kaufen kann? Es ist der Beweis, dass man als Mensch durchaus mehrere Facetten haben kann, denn nach alten New Wave Spuren sucht man auf seinen Tracks in aller Regel vergeblich. Lights in My Eyes ist dieser wunderschöne Titel, den Riley Reinhold selber gemacht hat, der jetzt veröffentlicht wird und den ich hier gerade gespielt habe. Als ich dann sein Office verließ, das von ihm und von Jacqueline, die auch immer da ist, da fragte ich noch, sag mal, apropos New Wave, ich sehe heute Abend in Köln eine Band, die so ein bisschen in das Fach New Wave Punk reinschlägt. Die Band könnte dich interessieren, die heißen Trend und kommen da irgendwo aus der Pfalz. Er wollte dann auch überlegen zu kommen, hat es aber an dem Abend dann wohl nicht geschafft. Zumindest habe ich ihn in dem übervollen Kölner Club Sonic Ballroom nicht gesehen, wo Trend ein wirklich begeisterndes Konzert gespielt haben. Ich möchte gleich die neue Single von Trend spielen. Deshalb komme ich darauf zu sprechen. Möchte aber weitermachen mit einem Titel, der ebenfalls das Licht behandelt. Lights in My Eyes von Riley Reinhold haben wir gerade gehört. Bei Lawrence klingen Titel, die mit Licht dealen, immer ein bisschen anders, verspielter. Die Tracks kommen daher wie Kristalle, in die man reingucken kann. Man entdeckt ständig was Neues. Ich finde diesen Lawrence einfach genial. Er hat ja im Übrigen auch dieses Dial Records Label, auf dem auch das fantastische FD-Mean Album, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe, erschienen ist. Lowlights from the Past and Future heißt die 3-Track-EP von Lawrence, aus der ich jetzt hier den Titeltrack spielen möchte. Wenn es hier ein bisschen knarrt, das ist mein Stuhl, meine Schuhe, der Plattenspieler, alles so Geräusche, die man am späten Sonntagabend hier oft schlecht vermeiden kann. 1 Live 4. Wir haben gerade, ich sag's nochmal, Lawrence gehört mit Lowlights from the Past aus der EP Lowlights from the Past and Future. Hier ein kleiner Break. Die sogenannten Rio Baile Funk Partys. Ich war nicht dabei, als sie begannen. Deshalb muss ich mich auf das beschränken, was ich mal hier und da gelesen habe. Meines Wissens starteten die insbesondere an den Rändern von Rio de Janeiro, in den Slums, den Vorstädten, den Favelas, starteten die in den 80er Jahren, eher Anfang als Ende der 80er Jahre. Beeinflusst waren sie sehr stark durch amerikanischen Hip-Hop, insbesondere durch eine Spielart, den sogenannten Miami Bass, der gemeinhin etwas bassgeladener, fetter, satter, etwas schneller auch daherkommt und elektroider. Viele solcher Tracks waren vom Text her nicht ganz verständlich, weshalb viele Leute bei den Partys, die sich zum MC berufen fühlten, oft auf die Bühne sprangen mit einem Mikrofon und dazu rappten, aber eben in der einheimischen Sprache, Portugiesisch halt. Und so ist nach und nach das entstanden, was heute als Rio Baile Funk oder kurz Rio Funk viele Sampler füllt, viele Platten füllt und nicht zuletzt auch viele Floors hierzulande in den Clubs. Ich möchte, bevor ich zu einer Band komme, die das nochmal übersteigert, nämlich Bonde de Rol, die von Diplo, dem amerikanischen Schräg-Hip-Hop-DJ, entdeckt worden sind, bevor ich die spiele mit ihrem Album Bonde de Rol with Lasers, möchte ich eine der markantesten Figuren der zeitgenössischen brasilianischen MC-Szene spielen, nämlich MC Marcinho. Ich kann nicht genau verstehen, was er hier singt bzw. rappt, aber ich nehme an, es geht um das, was im Titel schon bezeichnet wird, nämlich eben um diese Slums, Ghettos, Vorstädte, um die Favelas. Favela, o gulli lazer, estamos à vontade, nós somos favela, o gulli lazer, estamos à vontade, somos nós você, no fim de semana, chega sexta-feira e o baile come à vontade, a noite inteira, tem várias cantinhas no meio do salão, mexendo a pepita e o popozão. E para os amigos que estão na atividade, que fortalecem o baile e deixa a gente à vontade. Chega os MCs pra poder cantar e mostrar que o funk nunca vai acabar. Favela, o pule e lazer, estamos à vontade, nós somos favela. Estamos à vontade, somos mais você. Eu peço a ele que dê uma trégua pra vivermos felizes em nossas favelas. Porque aqui no morro também tem jogador, artistas famosos, empresário e doutor, gente inteligente e mulheres belas. Você também encontra aqui na favela, favela. Lazer, estamos à vontade, nós somos favela. O pule lazer, estamos à vontade, somos mais você, favela. O pule lazer, estamos à vontade, nós somos favela. O pule lazer, estamos à vontade, somos mais você. Somos mais você. 1 Live 4. Kurzer Ausschnitt aus diesem Bonde de Roll Album. Das heißt Bonde de Roll with Lasers. Und der gerade gehörte Track zeigt, dass die Einflüsse da bis in karibische Musik gehen, sogar bis Heavy Metal. Bondalica heißt der letzte Track des Albums. Komm, ich spiel den. Die sind so kurz. Eine eindeutige Verbeugung vor Metallica. Den hören wir uns auch noch eben an. Bonde de Roll aus Rio de Janeiro, ein Trio, zwei Typen, die sich darum kümmern, dass alles nur Erdenkliche zusammengesampelt wird, und eine dritte, sie heißt Marina und ist bei dem Großteil der Tracks für diesen grell rufenden Rap-Singsang verantwortlich, wie wir ihn hier gerade gehört haben. Ich komme nochmal ganz kurz zurück auf den vergangenen Freitag vor zwei Tagen, wo ich hier so ein bisschen durch Köln getigert bin und abends dann bei Trend war, eigenen Angaben zufolge ein Sauhaufen aus der Pfalz. Mir ist vor Jahren diese Band schon aufgefallen, als sie ihr erstes Album bei dem Punkrock-Label Plastic Bomb veröffentlicht hat. Das waren richtig steilgehende, hart gespielte Bässe, so im alten Gang of Four-Style. Sehr intelligent reingestreute Gitarren, so scharf wie Rasiermesser. Eintonfolgen, gutes Geriffe und ein sehr prägnanter Sänger. Trend sind mittlerweile bekannter geworden und haben jetzt auf dem kleinen Kölner Label Parapop eine neue Single veröffentlicht. Die möchte ich spielen und die war natürlich auch Gegenstand des Konzerts am Freitag, das vom Sänger Fezer im Übrigen als Konzert der Superlative angekündigt wurde. Und diese Ankündigung konnte auch eingehalten werden. Es wurden die besten B-Seiten ever gespielt, die besten Compilation-Beiträge, die man sich nur denken kann, und so weiter und so fort. In dieser ironischen Art gingen die Ankündigungen weiter. Die Band hat irgendwann mal in Wiesbaden gespielt und jemand von der örtlichen Presse da irgendwo schrieb dann hinterher, der Sänger, besagter Fezer, hätte wohl besser sein Maul gehalten, er hätte nur Bullshit geredet. Das las besagter Sänger von Trend und sagte sich, okay, ich kann ja auch einfach mal die Schnauze halten, und erinnerte sich eines Vorkommnisses, das viele, viele Jahre zurücklag. Da nämlich ging es um einen Boxer, halb Schwergewicht, ein Mann, der nie einen großen Titel errungen hat, der aber bis heute der vielleicht schillerndste Boxer der deutschen Boxgeschichte ist. Norbert Grupe ist sein Name, Prinz von Homburg hat er sich genannt, und 1969 im Juni hatte er einen denkwürdigen Auftritt im ZDF Sportstudio, als er seinen Gegenüber, den Fragesteller Rainer Günzler, nämlich offensichtlich nicht mochte und schlichtweg jede der ihm gestellten Fragen einfach verweigerte. Er saß da und grinste nur und schwieg. Und Günzler musste von einer Frage zur nächsten steigen, ohne irgendeinen Erfolg. Später ging dieser Boxer Norbert Gruppe in die USA, wurde teilweise auch Schauspieler, ganz kleine Rollen, nichts Großes. Im Jahr 2004 ist er verstorben. Ein Freak, der insbesondere auf der Meile in St. Pauli viele gute, echte und natürlich auch falsche Freunde hinterlassen hat. Um den geht es. Prinz von Homburg, hier sind Trend. Gleich die Infos, dann geht's weiter mit 1 Live 4. Das hier sind noch ein paar Takte aus Gomma Gang 4, der neuen Label-Compilation des Münchner Gomma-Labels. Bis gleich. Okay, ich möchte hier zunächst weitermachen mit Ausschnitten aus einer Compilation. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich tue mich da bisweilen schwer, wenn es sogenannte Mix-CDs sind. Aber auch dieser Mix überzeugt mich, ebenso wie er mich überrascht. Er kommt nämlich relativ mellow und deep daher. Und das hätte ich von Ellen Alien in dieser Form nicht erwartet. Sie kommt aus Berlin, ist seit Jahren eine der weiblichen Vorzeige-DJs überhaupt, hat darüber hinaus auch ihr Label B-Pitch Control, auf dem immer ein sehr harscher, nicht zu schneller Techno produziert wird. Jetzt ist sie zu Gast in der Fabric, im Londoner Club Fabric, und hat 15 Titel ineinander gefahren. Ich möchte einen kleinen Ausschnitt spielen. Hier ist er. Na, das war falsch. Sorry, hier muss er sein. Alles klar.

Ganz kurz, du bist hier bei 1Live4. Ich habe eben Auszüge aus Alan Alien's Trip in den Londoner Club Fabric hinein gespielt. Herausgekommen ist ihre Mix-CD Fabric 34, also 34. Folge. Drei Tracks in einer Linie habe ich gespielt, und zwar von den Artists Estro, Damian Schwarz und Don Williams. Hier im Hintergrund, das ist der Pole Lukas Seliger mit Musik aus seiner soeben erschienenen EP Invisible, zu Deutsch Unsichtbar. Als SLG, so der Buchstabenkürzel, hat er schon eine Reihe von Platten, nicht zuletzt auch auf diesem Label hier Level Records aus Düsseldorf gemacht, das immer mit so wunderschön verspielt sphärischen, ja, sehr nachttauglichen Tracks daherkommt und sich nicht nur hier in dieser Show einen Namen erspielt hat, sondern auch in diversen Record-Shops, wo die Platten von Level Records eigentlich in schöner Regelmäßigkeit immer sehr gut sichtbar an den entsprechenden Wänden hängen. Ich erwähne hier einfach hin und wieder mal den Good Old Record Shop. Ich mag ihn nach wie vor und finde es auch schön, da rumzustehen, ein bisschen zu reden, mal rausgehen, Zigarette rauchen, mal wieder reingehen, ein paar Platten hören und dann irgendwann auch ein paar Flyer mitnehmen. Jetzt ist der Track zu Ende und dann eben auch den Laden verlassen. Ich muss aufpassen, sonst hören wir einen weiteren Track. Ich möchte hier rübergehen zu dem Montreal-Künstler Montag. Den habe ich in der letzten Woche schon gespielt mit seinen wunderschönen Pop-Songs. Da ist viel akustisches Material drin, schön geschrammelt, aber auch gut versteckt. So elektroide Elemente, viele verschiedene Sänger und Sängerinnen, unter anderem Amy Millen von der kanadischen Band Stars, die jetzt auch hier in Erscheinung tritt im Titel Safe in Sound. Hier ist Montag. Safe in sound, you really thought Wunderschönes Album ist das von Montag aus Kanada, Going Places, heißt es, auf Carpark erschienen. Müsste ich hier Referenzpunkte nennen, würde ich einfach mal aus der Hüfte. Postal Service, auch ein bisschen Stereolab, Brian Wilson so als Einflüsse nennen wollen. Nächster Titel kommt aus Berlin von Phonik. Track heißt Casualties. Ich habe ihn auch schon mal gespielt. Gesang Erland Oya, aber hier der Remix von Morgan Geist von der Metro Area. you can't sleep, but you're so tired. You're trying so bad to quit. I know I'm making it hard. Your temper's short, well, so is mine. We each stand by the door, we're getting closer all the time. Well, it's happening, it's happening to you, but it's happening to me too. If you're understanding half of what I do, then you're understanding you too. I never sing, often right. I mostly lay there thinking I'm afraid to fight. And you get mad when I get mad. Hey, it's my situation, make it worse coming back. Thank you. 1 Live 4, das sind auch Platten, die mir aufgefallen sind hier in den letzten Tagen, die ich gerne hier einschieben wollte. Green Pitch, ein wunderschönes Album, sehr sparsam, intim, schon fast instrumentiert. Zwei Leute aus Kopenhagen, ein Musiker und die Sängerin Rex Garfield, wunderschöner Name, klingt, als sei sie ehemals Kollegin von Jane Mansfield gewesen, was natürlich nicht der Fall ist. In Amsterdam ist der Track von Green Pitch, deren Album Ace of Hearts jetzt erscheint. Davor habe ich einen Typen gespielt namens Michael Andrews, der kommt aus den USA, ist schon weit über 30. Und alles, was mir an Biografie über ihn zur Verfügung steht, zeigt, dass er Zeit seines Lebens im Grunde so etwas wie ein echter Loser gewesen ist. Alles, was er angefasst hat, wollte nicht so richtig funktionieren. Es gab da in grauer Vorzeit mal eine Band namens Origin, mit der er bei einem doch sehr renommierten Label, nämlich Hut, unterschrieben hatte. Erfolglos, aber was sich bei folgenden Bands dann wie David Gray, The Verve oder Placebo ja durchaus anders gestaltet hat. Aber bei ihm passte nichts richtig und jetzt ist er bei dem ehemaligen Big Beat Label Wall of Sound untergekommen, das mit Songs, die von akustischer Gitarre weitgehend getragen werden, in letzter Zeit ja sowieso einigen Erfolg hatte und auch ein richtig gutes Händchen bewiesen hat. Wenn Michael Andrews singt und einige Passagen seiner Tracks erinnern mich hier und da so ein bisschen an den frühen Beck. Ansonsten surft und schweift er auch schon mal ab in seinen Liedern und geht in völlige andere Ideen rein. Tolles Album ist das. Hand on String heißt es. Michael Andrews, der Sänger, den wir eben gehört haben. Und das Stück hieß Tracings. Ich schau mal auf die Uhr, wir haben noch 17 Minuten. Der letzte Track ist gewissermaßen so etwas wie eine Karte beim Spielen, die man bis zuletzt in der Hand hält. Man ist sich während des ganzen Spiels nicht sicher, willst du sie überhaupt spielen oder versuchst du sie in der Hand zu behalten. Vielleicht geht es ja auch so glimpflich ab. Es ist ein etwas problematischer Track und auch ein nicht ganz gewöhnliches Label. Aber ich mute dir und euch das einfach mal zu. Von dem Label habe ich ja schon in den letzten Monaten reichlich Tracks gespielt. Das heißt Skull Disco, also Schädel Disco. Und ist das Most Outstanding, also das am weitesten außenstehende Label der Dubstep-Musik. Es kommt sehr sparsam daher, sehr mystisch, sehr perkussiv und man kann getrost auch sagen, sehr monoton, bis dann irgendwann die kaum empfindbaren Moog-Bässe anfangen, da so düster rumzurühren. Viel asiatisches Instrumentarium wird sporadisch eingesetzt. Es entstehen eigenartige Atmosphären. Und nicht nur das, es gibt eine Doppel-CD jetzt von Skull Disco, wo auf insgesamt 19 Tracks diese Stimmungen niedergeschlagen sind. Der längste aller Tracks dauert 18 Minuten. Er ist ein Remix von Blood on My Hands im Original von Tom Shackleton, einem der Künstler auf Skull Disco. Und diesen Remix hat jemand gemacht, der wie einige andere Techno-DJs in diesen Monaten auch zusehends anfängt, sich für Dubstep zu interessieren. Der Remix stammt von Ricardo Villalobos. Ich finde ihn eigentlich recht gelungen, obwohl mir einige Leute im Vorfeld gesagt hatten, lass die Finger von diesem Track, der taucht nichts. Ich spiele ihn jetzt einfach mal und weil er so lang ist, will ich ihn natürlich auch in einer gewissen Länge spielen und sag hier dann bei dieser Gelegenheit einfach schon einmal ciao, tschüss, mein Name ist Klaus Vier, ich bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Eine gute, gesunde Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Waren jetzt ein paar viel Worte, aber dafür gibt es jetzt massiv Blood on My Hands von Shackleton im Ricardo Villalobos Remix. Alles Liebe, alles Gute, ciao. When I see the towers fall, fall, fall.